1. Nachdem die Mauer fertiggestellt war, setzte ICH die Tor einen betraut die Torhüter mit ihrer Aufsicht. 2. ICH ernannte meinen Bruder Hanani und Hernanja, den Befehlshaber der Burg, zu verwalten über Jerusalem, die Hernanja als besonders zuverlässiger und gottesfürchtiger Mann galt. 3. ICH gab ihnen die Anweisung, die Tor Jerusalems erst zu öffnen, wenn die Sun hoch stand, und sie zu schließen soe zu verriegeln, solange die Wachen noch in Dienst waren. Zudem sollten Wachen aus den Einwohnern Jerusalems auf ihren Jewelligen Posen, Jewels gegenüber ihrem Haus, aufgestellt werden. 4. Obwohl die Stadt sehr weitläufig war, lebten nur wenig Menschen darin, und viele Häuser waren noch nicht wieder aufgebaut worden. 5. Mein Gott inspiriert mich daraufhin, die Edlen, die Vorsteher und das Volk zu versammeln, ein Geschlechtsverzeichnis zu erstellen. Dabei entdeckt ICH das Verzeichnis der, die ursprünglich zu Ruckerkot waren und fand darin folgend Eintrag. 6. Die sind die Bewohner der Provinz Juda, die aus der babylonischen Gefangenschaft, in die König Nebukadnezar sie verschleppt hat, zu Ruckerten und sich in Jerusalem soe in ihren Jewelligenstädten in Juda niederließen. 7. Sie kamen zusammen mit Zerubbabel, Jeshua, Nehemiah, Asaja, Ramja, Naamani, Mardachai, Bilson, Mispereth, Big Y, Neam und Barna. Die Gesamtzahl der Männer des Volks Israel belief sich auf, 8, die Nachkommen von Perosh, 2172. 9, die Nachkommen von Skefatja, 372. 10, die Nachkommen von Arak, 652. 11, die Nachkommen von Pahatmob, namlich von Jeshua und Job, 2818. 12. Die Nachkommen von Elam, 1254. 13. Die Nachkommen von Satu, 845. 14. Die Nachkommen von Sakai, 760. 15. Die Nachkommen von Binui, 648. 16. Die Nachkommen von Babai, 628. 17. Die Nachkommen von Asgad, 2322. 18. Die Nachkommen von Adonikam, 667. 19. Die Nachkommen von Big Y, 2067. 20. Die Nachkommen von Aden, 655. 21. Die Nachkommen von Ater, von Hiskia, 98. 22. Die Nachkommen von Hazcham, 328. 23. Die Nachkommen von Bizai, 324. 24. Die Nachkommen von Harif, 112. 25. Die Lut von Gibeon, 95. 26. Die Lut von Bethlehem und Netepha, 188. 27. Die Lut von Anathoth, 128. 28. Die Manna von Beth-Asmaveth, 42. 29. Die Manna von Kirjath-Jearim, Kephara and Beroth, 743. 30. Die Manna von Ramah und Geba, 621. 31. Die Manna von Mihmaz, 122. 32. Die Manna von Bethel und Ari, 123. 33. Die Manna von Nebo, 52. 34. Die Nachkommen des Anderen Elam, 1254. 35. Die Nachkommen von Harim, 320. 36. Die Lut von Jericho, 345. 37. Die Lut von Lod, Hadid and Ono, 721. 38. Die Lut von Senar, 3930. 39. Die Priester, Die Nachkommen von Jedaja, Ausdem Hauser Jeshua, 973. 40. Die Nachkommen von Immer, 1052. 41. Die Nachkommen von Pasja, 1247. 42. Die Nachkommen von Harim, 1017. 43. Die Leviten, Die Nachkommen von Jeshua und Kadmiel, von den Nachkommen Hodages, 74. 44. Die Sanger, Die Nachkommen von Asaph, 148. 45. Die Torhüter, die Nach kommen von Schalem, die Nach kommen von Ate, die Nach kommen von Talmon, die Nach kommen von Akab, die Nach kommen von Hatita, die Nach kommen von Shobai. 138. 46. Die Tempeldiener umfassen die Nach kommen von Zihar, Hasufa, Tabrith. 47. Die Nach kommen von Kiros, Sia, Padan. 48. Die Nach kommen von Lebana, Hagaba, Salmai. 49. Die Nach kommen von Hanan, Giddel, Gahar. 50. Die Nach kommen von Reaja, Rezin, Nikoda. 51. Die Nach kommen von Gassam, USA, Parseya. 52. Die Nach kommen von Basai, Den Muniton, Den Nifusiton. 53. Die Nach kommen von Bakbuk, Hakufa, Hahu. 54. Die Nach kommen von Baslith, Mahida, Harsha. 55. Die Nach kommen von Barkos, Sisera, Tema. 56. Die Nach kommen von Nazaya und Hatifa. 57. Die Nach kommen der Sklaven Salomos wären die Nach kommen von Sotai, Sofrath, Peruda. 58. Die Nach kommen von Jalala, Darkon, Giddel. 59. Die Nach kommen von Skifatja, Hattil, Potrath Hazabim und Amorn. 60. Die Gesamtzahl der Tempeldiener und der Nach kommen der Sklaven Salomos Betrug. 392. 61. Des Weiteren Kurten Personen aus Telmila, Tel Harsha, Kerub, Adon und Imazuruk, die Jedokaya. Familien zu Jehorikit und Abstammung nicht nachweisen konnten, Amaya Israelitisch Herkunft zu belegen. 62. Dazu gehorten die Nach kommen von Delaja, Tabija und Nikoda, insgesamt 642 Personen. 63. Unter den Priesten wären die Nach kommen von Habaja, Hakos und Barsilai, wobei letztere ein Tochter des Gileaditers Barsilai geheiratet hat und nach deren Namen benannt word. 64. Die dies ihr Geschlechtsregister such ten, sie aber nicht fan den, werden sie vom Priestertum ausgeschlossen. 65. Der Stadthalter untersagte ihnen, von den hochheiligen Speisen zu essen, bis ein Priester im Urim und Tumim zur Verfügung stand. 66. Die gesamte Gemeinde umfasst insgesamt 42.360 Personen. 67. Angerechnet ihr Sklaven und Sklavinnen, deren Zahl 7337 Betrug, so 245 Sanger und Sangerinnen. 68. Sie besassen 736 Förder und 245 Maltier. 69. Des Weiteren hatten Sie 435 Kamelien und 6720 Esel. 70. Ein Teil der Familienoberhaupter leistet Spenden für den Tempeldienst. Der Stadthalter selbst spendet 1000 Drachmen Gold, 50 Sprengschalen und 30 Priestergewande für den Schatz. 71. Einige Familienoberhaupter spendeten für den Tempelschatz 20.000 Drachmen Gold und 2200 Minen Silber. 72. Das Ubridge Volk spendet 20.000 Drachmen Gold, 2000 Minen Silber und 67 Priestergewande. 73. Foldlich ließen sich die Priester, Leviten, Torhüter, Sanger, ein Teil des Volks, die Tempeldiener und Alisraeliten in ihren Dueligenstadten nieder.